keine Gestalt des Neuen Testamentes ist so reich an ausgeprägten Einzelzügen wie die des Petrus. Petrus war ein Suchender, Ringender, Wachsender. Sein Weg mit Jesus ist ein ständiges Auf und Ab zwischen Höhen und Tiefen.